Ich muss endlich erwachsen werden. Ich bin auf dem besten Weg, jung, schuldig, abgefuckt und viel zu früh zu sterben. Ich hab viel Scheiß gebaut, den ich gut machen will, aber dafür ist zu spät, ich hab zu lang gechillt. Und ja, ich gebe mir die Schuld für alles, was so kam, wie es kam. Ob es so kommen sollte oder wegen mir so war. Als ich vertickt hab, dachte Mom, ich sei draußen mit den Jungs, um zu kicken, und ich ließ sie in dem Glauben. Mom, glaub mir, ich bin nicht der Alte geblieben. Denn eins hab ich gelernt, stell deine Mutter stets zufrieden. Und auch wenn er nicht da war, um mich gerade zu biegen, wenn ich sagen würde, ich hätte keinen Vater, würde ich lügen. Ich hatte keinen Bruder für harte Tage, nur eine Schwester, die nicht weiß, wie man sich beweist auf der Straße. Und ich weiß nicht, ob es angebracht ist, das hier zu bringen, doch ich hoffe, alles, was gefehlt hat, bei euch halt zu finden. Und jetzt bin ich Egoist für die meisten Leute, denn ich achte nur auf mich selbst, meine Freunde, meine Fans. Ich muss dich enttäuschen, wenn du mich für einen Schwächling hältst. Ich bin ein starker Mensch und hab Brüder, die sagen, man, gib nicht auf, Bruder, es geht weiter, Bro. Gib nicht auf, Bruder, es geht weiter, Bro, und ich steh hinter dir. Gib nicht auf, Bruder, es geht weiter, Bro. Gib nicht auf, Bruder, es geht weiter, Bro, und ich steh hinter dir. Mit meinen 23 Jahren bin ich noch am Anfang, klar. Jung, wild, durchgeknallt und tollpatschig wie Rand am Plan. Doch ich muss anfangen zu planen, wie der Scheiß hier laufen soll. Auch wenn es keine Garantie gibt für ein schönes Leben. Ich bereue nichts von dem, was bisher passiert ist. Auch wenn viel von dem bisher passierten einfach stier ist und mich Kopf und Kragen kosten könnte. Leben ist Last und ich von dem Tragen kotzen könnte. Papalapap, nichts ist so wichtig wie Family. Meine Brüder verstehen das und wissen, dass ich meinen Job als Sohn okay mach. Und ich weiß, wer echt und falsch ist, ich kann das gut abwägen. Meine echten Homies kann ich dir an einer Hand abzählen. Wir sehen das alles echt gediegen, auch wenn wir uns mal wegen irgendwelchen Kleinigkeiten in die Haare kriegen. Und auch wenn wir getrennte Wege gehen, seid euch sicher, bei mir seid ihr willkommen und ich werde hinter euch stehen. Homie, ich rede von Freundschaft, einer Sache, von der ich bisher selber nicht wirklich Freund war. Aber eine Hand wäscht die andere, so läuft das hier. Entweder du sagst es zu mir oder ich sag es zu dir. Gib nicht auf, Bruder, es geht weiter, Bro. Gib nicht auf, Bruder, es geht weiter, Bro, und ich steh hinter dir. Gib nicht auf, Bruder, es geht weiter, Bro. Gib nicht auf, Bruder, es geht weiter, Bro, und ich steh hinter dir. Das ist für die paar wenigen Brüder, die ich habe. Ein Bruder ist erst dann ein Bruder, wenn er bleibt für Jahre. Ein Bruder spricht mit seinem Bruder nur in einer Sprache. Und dein Bruder ist dein Bruder, scheißegal in welcher Lage. Das ist für die paar wenigen Brüder, die ich habe. Ein Bruder ist erst dann ein Bruder, wenn er bleibt für Jahre. Ein Bruder spricht mit seinem Bruder nur in einer Sprache. Und dein Bruder ist dein Bruder, scheißegal in welcher Lage. Gib nicht auf, Bruder, es geht weiter, Bro. Gib nicht auf, Bruder, es geht weiter, Bro, und ich steh hinter dir. Gib nicht auf, Bruder, es geht weiter, Bro. Gib nicht auf, Bruder, es geht weiter, Bro, und ich steh hinter dir.